schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott hilft. Stütze der Staatsgewalt, die Wahrheit aber kann von alleine aufrecht stehen. Solange ich das habe getragen, wurde unsere Ehre und die freie Selbstbestimmung auf 12 Jahre reduziert. Unsere ruhmreiche deutsche Geschichte, reine Volksverdummung. Die eigene Geburtenrate, weiter rückläufig. Bestand ist bald bis am Ventil. Der dumme Deutsche, ja nur seine Würde und seine Heimat verliert. Aufgrund falscher Toleranz gegenüber den frechen Jungs vom Bosporus verpasst für unser Wohlstandsgesellschaft noch den Todesschuss. Selbstverstümmelung bei völliger Nüchternheit. BRD hat das bereit. Der Trug geht so lange, so ohne bis er bricht. Es kommt unsere Zeit. Von Freiheit reden auf Verbote erheben. Willkommen in der BRD. Schaut hinein, die Manege frei. Willkommen statt sehr gut BRD. Selbstmontage, wir werden indoktriniert. Der große Ausfall hat Aufregung annonciert. Manifestiert, degeneriert unser Nationalbewusstsein lebenslang inhaftiert. Ein Hochkultur stirbt aus, das Schafott steht schon bereit. Denn unsere Hände warten schon, zurück.